Nacht schon mal, wir haben noch einiges zu verlosen. Bitte bleibt dran. Ich habe noch hier ein paar Tunnel Transforce, die ganz neuen Doppel-CDs. Dann ist demnächst Pete Blank und Jasper Jones bei uns in der Gegend am 9. April im Fun Factory Aachen. Da haben wir auch noch ein paar Karten und so weiter. Immer das Gewinnspiel. Kelly, Assistentin, komm, sag mal die Telefonnummer dort. 0138. 1800 Reißverschluss zu. Sag ganz übel. Kelly. Vielleicht bin ich einfach ein Dummsein gut. Ja, das kann schon. Das muss dann wohl reichen. Ja. Und weiter geht es. Schlag auf Schlag. in celebration. This is your celebration. Wir haben 23.47 Uhr und immer noch Gewinnspiel. Und da kommen richtige knallharte Oldies und Nummer 1 Songs. Kelly, du kriegst noch eine Chance, Assistentin. Sag nochmal unsere Telefonnummer durch. Oh mein Gott, ich hab die Nummer vergessen. Die weiß ja gar nichts. Damit habe ich einen Lehrer zur Pensionierung getrieben. Ja. the business and leave my business. You know everything, Papa knows it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. Absoluter Wahnsinn, ha? Ein Knaller nach dem anderen. 23.53 Uhr und jetzt wollen wir mal sehen, ob da jemand fünf zusammenbekommen hat. Natürlich, ganz klar, oder? Jetzt bin ich in Altlusheim gelandet. Ich grüße den Sven. Hallo, Sven. Hallo. Sven, hast du mir fünf in der Breiten? Ja. Lass mal hören. Prince. Genau. Madonna. Ja. Wet, wet, wet. Richtig. Queen. Queen. Snap. Ja. Dr. Alban. Reicht mir! Ja, das ist es, Sven! Super! Danke! Oh, Junge, du hast es geschafft! Er hat es geschafft! Er hat es geschafft! Du hast es geschafft! Touchdown! Gut gemacht, Spitzen! Ganz toll, danke! Ich stehe hier und singe von neuen Knabbereien aus meiner Mixmaschine, so knackig und so fein. Komm, mach du! Immer Power, immer Action, immer haarscharf am Rande des Abgrunds entlang. Also ran an die Kiste. Erste Sahne, immer freitags. You can get it if you really want. Wer jetzt nicht dabei bleibt, ist selber schuld. Der fantastische Freitag. Radio on you, Radio. So, das hätten wir. Schwuppikowski. Toten weg von der Fernbedienung. Gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Tucan Travel und FTI Touristik präsentieren Süddeutschlands größte Mallorca-Party mit der Originalband aus dem Oberbayern. Helmut und die Dominos am 10. April, Schwarzwaldhalle Affenweier. Ticket Hotline 0180 5000 542. Lust auf was Neues? Neu. Na geil. Hey, was Neues? Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerk. We'll be right back. Witze-Ecke. Hallo Blondies in Ostern. Denen geht's alles so gut. Aber hier ja nicht so. Habt ihr gewusst, dass in Finnland, wo die Holzfäller noch sind, auch Blondinen Holzfäller gibt? Ja. Also, die Holzfällerin kauft sich nach Jahren eine Motorsäge, mit der man täglich 60 Bäume fällen kann. Völlig erschöpft kommt sie am selben Abend wieder zum Händler, um sich zu beschweren, weil sie nur 10 Bäume geschafft hat. Der Händler prüft das Gerät, wirft den Motor an, fragt die Blondine. Da fragt die Blondine erstaunt, was ist denn das für ein Geräusch? Die hat die Motorsäge gar nicht eingeschaltet, als er wieder zu hat. Danke. Oh nein, kurz vor der vollen Stunde. Es gibt auch blonde Polizistinnen oder Polizistinnen bei der Autokontrolle. Sie fordert den Fahrer auf, links zu blinken. Sie sagt, geht nicht. Geht nicht. Aber jetzt reicht's. Ruhe! So, ich ziehe mich jetzt kurz zurück und bin nachher gleich wieder da mit jede Menge Gewinnspielen und ganz neuen Songs. Bandy, stellt euch kurz vor für alle, die sich neu zugeschaltet haben. Ha, ich bin Bud Bundy, der affengeilste Mann der Welt. Ich bin Kelly Bundy. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Peggy Bundy. Keine falschen Gedanken wegen dem Eheringe bedeutet mir überhaupt nichts. Wir kommen gleich wieder mit unserem Jugendprogramm. Ich bin ein Trinker, weil mein Vater Schuhverkäufer ist. Kurz vor 24 Uhr das Wetter von hier. In der Nacht wolkig oder gering bewölkt. Augenkühlung auf 8 bis 5 Grad. Am Tage vielfach wolkig und nachmittags vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchsttemperaturen zwischen 16 und 19 Grad. Der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Die A659 Mannheim Richtung Weinheim ist zwischen dem Kreuz Viernheim und dem Kreuz Weinheim gesperrt. 3 Kilometer Stau. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio. Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Disco Dip! Die explosive Minute. Hallo am Osterwochenende, hier ist Radio Regenbogen. Und hier ist euer lieber Charlie. Das ist ganz neu DJ Tiesto. Genau. Pizzas. Wie bitte? 40 Pizzas. 40, und welche Nummer? 12 mal die 60. Moment, Moment. 8 mal die 66. Hm? 2 mal die 70. Ja. 6 mal die 73. 73. 73 war die Mafia.

ganz anderen. Was ist? Will er wieder zuschlagen? Na, so geht's ja nicht. Naja, lassen wir uns überraschen. Nun geht's los, Freunde. Genau, denn hier spielt die Musik und du machst dein Spiel. Los, geht das, heute macht es wieder Spaß. Es ist soweit, Ladies and Gentlemen, es wird heute keine Verlierer geben. Unser Internet-Gewinnspiel. Das ist irgendwas ein bisschen verändert. Ich will wissen, wie heißt die Gruppe? Bitte eintragen unter www.charlie2000.de. Achtes Gästebuch. Es gibt eine Tunnel Transforce zu gewinnen. Die neueste Doppel-CD. Also ich würde sagen, wir fangen mal mit der Bassdrum an und dann schauen wir mal weiter. Ist das schwierig, ha? Wie heißt die Gruppe? Das möchte ich wissen. Wollt ihr noch mehr fahren? Dann bleibt dran. Die Legende kehrt zurück. Andorra, Blade Runner. Got to imitate. ganz neuen Mark Rembrandt. Ist das alles? Nein. Natürlich nicht. Das fette Paket. Nur solange der Vorrat reicht. Probably the best music coming up. That was cool. Gleich 32 Minuten der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Die A659 Mannheim Richtung Weinheim ist zwischen dem Kreuz Viernheim und dem Kreuz Weinheim gesperrt. 3 Kilometer Stau. Und jetzt hol tief Luft. Du wirst sie brauchen. Gewinnspiel. Natschmal, macht ihr mit? 01138000. Das Spiel kann beginnen. Ich weiß, dass die Telefonleitungen immer belegt sind. Ihr müsst halt immer wieder probieren. Ladies and gentlemen, welcome to a new hour of sound processing. And now, the audience is listening. Bitte mit Sahne. In diesem Miethaus wohnen wir seit einem Jahr und sind hier wohl bekannt. Stell dir vor, was ich soeben unter unserer Haustür fand. Es ist ein Brief von unseren Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses Ehrenwirtehaus. Radio Regenbogen. Wenn uns weitergeht, ist Schlag auf Schlag. Osta, Osta, Osta. Fiesta Mexicana, heut geb ich zum Abschied für alle ein Fest. Fiesta, Fiesta Mexicana, es gibt die Tequila, der glücklich sein lässt. Alle Freunde, sie sind hier,

meine Leitungen glühen, Nachtschwärmer. Ich habe gerade falsch verstanden hier. Mark, ich habe... Der Marco ist jetzt dran, er hat ja gesagt, Mars habe ich verstanden. Al, was meinst du dazu, hä? 2000 schon bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Das ist hier eine Frage. So, Marco, grüß dich. Ja, hallo Charlie. Jetzt brauche ich 5 Interpreten von dir, bitte. Also, dann hätten wir den Wolfgang Petri. Genau. Udo Jürgens. Jo. Howard Carpenter. Ja. Fanta 4. Ja. Und die Prinzen. So, danke, danke. Ich verlose noch ein paar Karten für das Jasper Jones und Pete Blank Geschichte am 9. April. Die sind ja zum ersten Mal bei uns in Süddeutschland. Die Götter des Hauses aus Norddeutschland, ja, zum ersten Mal hier und zwar im Fun Factory in Aachen am 9. So, jetzt Achtung. 1, 2, 3, 4. Achtung, geheime Sache. Melotrax, die neue. Die gibt's noch gar nicht, Nachtschwärmer. Das ist nicht Melotrax, ja. Die Rille ist gesprungen. Ein Rillenspring ist das. Sollen wir jetzt das laufen lassen oder Insider ist das? Boots in the Run. Dies sind die englischen Zahlen von 1 bis 10. Hören Sie und sprechen Sie nach. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Melotrax. Ich kann sie leider nur anspielen, aber gnadenlos. Vielen Dank an den Christian, er hat mir sie gegeben. Ich hätte sie noch gar nicht gehabt. Die Legende kehrt zurück. Andorra, Blade Runner, out now. Sonntag stehen wir gleich wieder volle Stunde. Nachher bin ich gleich wieder da. Ist euch jetzt auch schon aufgefallen? Bud Bundy ist nicht hier. Wo ist er? Er ist mit einem Mädchen aus. Nein, ich sagte dein Bruder. Weißt du, hast du Bud? Ich weiß, er ist mit einem Mädchen aus. Das glaube ich doch nicht, aber ehrlich. Aber ich sag dir, es war ein echtes Mädchen. Ehrlich, es war kein Aufblasventil hinten dran oder sonst was. Das kann ich nicht glauben. Gleich geht's weiter. Oh, bitte nicht. Das grenzt ja fast an Bestrafung. Gibt es hier vielleicht einen Arzt? Mit der besten Musik, Radio Regenbogen. Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Beautiful. Ah, gleich geht's los mit uns. Der Rhythmus treibt die Herzen an, wie kann's auch anders sein? Steht alle auf, macht alle mit, wer tanzt schon gern allein? Das Eis zerbricht, der Blutdruck steigt, die Tanzmusik macht froh. Denn jetzt kommt sie, die sensationellste Farbe, am schönsten Tanzlein schwingt. Super-Top-Hit-Show! Eine Warnung. Die nachfolgende Sendung enthält Material mit pornografischem Inhalt. Schalten Sie bitte lauter. Oh.